sagt die Susi, bin die Allerbeste hier in diesem Dreh. Nichts, so sagt die Susi, gibt es, was ich nicht kann, was ich noch nicht gesehen. Ich, so sagt die Susi, kann am besten singen bei uns im Chor. Ich kann am besten springen, höher und weiter als jemand zuvor. Mich müsste man delegieren zur Olympiade nach irgendwo. Oder rezitieren, da schlag ich alle sowieso. Ich kann am besten schwimmen und ich springe rückwärts vom 10-Meter-Turm. Ich bin auch im Schach gut, da macht mir keiner so leicht was vor. Fantasie Susi, hör auf zu drehen. Fantasie Susi, das glauben wir dir nie. Fantasie Susi. Ich kann auch schon reiten, so hoch zu Pferde, das steht mir gut. Mich wollt auch schon das Fernsehen für einen Sechsteilchen-Fernsehfilm. Ich, so sagt die Susi, spreche in drei Sprachen, Russisch sowieso. Ja, nichts, so sagt die Susi, gibt es, was ich nicht kann, was ich noch nicht gesehen. Fantasie Susi, das glauben wir dir nie. Fantasie Susi, hör auf zu drehen. Fantasie Susi, Fantasie Susi.